Wir haben vor einiger Zeit im Elsass eine Live-Aufnahme gemacht. Wir nehmen heute Abend auch wieder auf. Also wenn ihr mit auf der CD sein wollt, hier sind zwei Mikrofone. Schön laut mitsingen. Tomorrow belongs to me.